Kriminalgeschichten. Letzter Teil. Nummer 8. Warnung zur rechten Zeit. Dass Zufälle, die sich nicht vorher sehen lassen, oft noch lasterfreie Seelen allmählich ins Verderben verwickeln können, davon zeugten so manche vorhergehende Fälle. Doch zu zweifeln, dass auch schier ebenso oft ein Zufall günstiger Art den angehenden Verbrecher zurückschrecken, auf den Marsch des Lasters gerade da zurückschrecken kann, wo beim nächsten Schritt ein tieferer Fall notwendig und Rückkehr unmöglich gewesen wäre, daran zu zweifeln wäre einer Gotteslästerung ähnlich. Und auch hier bietet sich dem Geschichtsschreiber, dem Dichter und dem Menschenkenner ein weites, noch ziemlich ungenütztes Feld an. Eine kleine Anekdote, die ein berühmter, nun verstorbener Schauspieler, wir wollen seinen Namen mit ST bezeichnen, seinen Freunden dann zu erzählen pflegte, wenn er bei guter, und ich will hoffen auch bei wahrhafter Laune sich befand, scheint mir darauf zu passen. ST, jugendliche Aufführung, war nicht die beste. Nur allzu oft bewies er Ungehorsam gegen elterliche Vermahnung, trotz gegen den Ernst seiner Lehrer und einen Hang zu wilden Ausschweifungen in seinen Ergötzlichkeiten. Auch dann und wann eine Kleinigkeit zu entwenden, macht er sich kein Gewissen. So scharf ihn beim Entdeckungsfall sein Vater zu züchtigen pflegte. Er war ungefähr 15 Jahre alt, als dieser Vater starb. Mütterliche Zucht dünkt ihm nun ebenso streng und noch um ein gutes Teil schimpflicher. Er hatte mehrmals von einem Onkel reden gehört, der in einer Entfernung von nicht minder als 30 Meilen wohne. Dorthin sich zu flüchten, beschloss er. Freilich war es ein unsinniger Einfall, doch auf unsinnigen Einfällen beharrt die Jugend ja grad am liebsten. Schon am zweiten Morgen entlief unser Jüngling wirklich. Dass sein ganzes Vermögen nur in ein paar Gulden und sein ganzes Fortkommen in seinen Füßen bestehe, das dünkt ihm eine Kleinigkeit zu sein. Am dritten Abend, als er ohne einen Pfennig in der Tasche, ohne einen Bissen Brot für den Mund, sich auf des Weges Hälfte sah, begriff er die Wichtigkeit gar wohl. Zwar sah er ein Dorf und eine feine Schenke vor sich, doch auch da einzukehren wagt er nicht, weil der Schlafgroschen ihm gebrach. In dieser Verlegenheit sah er an der Türe einer Mühle den Müller stehen, grüßt ihn und erhielt einen so freundlichen Gegengruß, daß er plötzlich Herz und Zutrauen faßte. Hinging, mit ein paar Worten seine Lage, freilich unter etwas verschönerten Umständen, entdeckte und zum Beschluss um ein Nachtquartier ihn ansprach. Der Müller, der in seiner Miene einen lottseligen Mann nicht nur versprach, sondern in seinem Betragen auch hielt, besah einige Augenblicke den Jüngling und mußte doch mit dessen Äußerlichen zufrieden sein, denn er antwortete lächelnd, »Meinetwegen«, seid mir, Herr Abenteurer, zum Abendbrot und zum Frühstück obendrein willkommen. Auch an ein paar Federbetten soll's nicht fehlen, doch müsst ihr mit der Ofenbank Vorlieb nehmen. An einer Bettstelle für Gäste gebriecht's mir gerade. Ein solcher Vorschlag ward mit Dank angenommen. Die Abendmahlzeit war reichlich. Nach gesättigtem Hunger nahm ST von seiner Ofenbank Besitz. Es war ein geraumes Zimmer. Die Nacht mondhell, unser Jüngling befand sich ganz allein im Unterstockwerke. Das Getöse der nahen Mühlgänge war ihm etwas Ungewohntes. Sein Geist hatte der Sorgen, der Pläne, der Hoffnung, der Furcht, vielleicht auch schon der Reue, so äußerst viel. Sehr natürlich, dass er wenig oder gar nicht schlief. Indem er so lag und was er getan und was er noch zu tun habe, überdachte, vernahm er, trotz dem Lärmen der Mühlräder, noch ein kleines, ihm weit näheres Geräusch. Bald erkannt er dasselbe für das Picken einer Taschenuhr, richtete sich auf, sah genauer um sich herum und erblickte sie in einem Schränkchen hängend. Noch waren Uhren damals nicht so allgemein und so wohlfeil wie jetzt. Der Handwerksmänner, zumal auf dem Lande, gab es äußerst wenig, die 10 bis 12 Dukaten auf einen solchen Hausrat verwandten. Unser Jüngling wunderte sich daher allerdings, hier eine zu erblicken. Seine Neugier trieb ihn zu ihr hin. Seine Unwissenheit schätzte ihren Wert zweifach hoch, und seine Bedrängnis spann sogleich einen weitläufigen Faden von Gedanken an. Er sah sich unbemerkt, unbewacht. In der Nacht war es schon spät und alles tot. Die Fenster des Zimmers gingen im Garten, den Garten umgab eine kleine, leicht übersteigbare Mauer. Die Mauer lag an der Landstraße. Er selbst war ohne Geld, ohne Hoffnung. Wenn er dieser Uhr sich bemächtigte, sich damit entfernte, sie im nächsten Städtchen verkauft oder versetzte, wird er dann nicht reichliche Wegzehrung haben? Wer würde wohl hier ihn kennen, wer ihm nachsetzen? Oh, es war unbeschreiblich, wie nützlich und wie leicht ein solcher Schritt ihm dünkte. Doch wieder die Einwendungen seines Gewissens. Dieser Fremde hatte so liebreich ihn aufgenommen, so gütig ihn bewertet, ihm ganz allein sein Zimmer anvertraut, selbst diese Uhr nicht weggenommen. Welche Menschlichkeit und welch eine Zuversicht! Es war nicht Diebstahl allein, es war Verletzung der Gastfreiheit. Es war der strafbarste Undank, wenn er sie raubte. Freilich bloß ein Schritt der Bedrängnis, aber doch in den Augen der Welt eine schändliche Tat. Nur Menschen, bei denen schon auf ähnliche Art Not und Pflicht, Laster und Redlichkeit kämpften, können die Lage fassen, in der St. sich jetzt befand. 20-mal streckte er seine Hand danach aus, 20-mal zog er sie zurück. Jetzt auf einen Ruck, möchte man sagen, ward sein guter Geist Überwinder. Dass in der Flucht allein noch Rettung von seinen Begierden sei, das empfand der Jüngling und beschloss, daher ebenso schnell wirklich zu fliehen. Im Hui waren seine Kleider angelegt, im Hui öffnete er das Fenster und sprang zu ihm hinaus, überstieg die Mauer, befand sich auf der Landstraße, so schnell ist nach vollbrachtem Raube kaum je ein Dieb geflohen, als St. es jetzt tat, um keiner zu werden. Auch hier der menschlichen Leidenschaften gewöhnlicher Gang. Dann erwachen sie noch einmal und oft am heftigsten wieder, wenn alle Hoffnung zur Befriedigung sich abgeschnitten sehen. Kaum war St. von der Mauer herab, die von außen wohl noch einmal so hoch als von innen war. Kaum hatte er ein paar hundert Schritt immer noch in vollem Galopp zurückgelegt, so hätte er gern wieder vor jenem Schränkchen sich befunden. Die vollständigste Reue wandelte nunmehr ihn an. Er glaubte, ein sicheres und noch dazu leicht verzeihliches Mittel zu seinem Fortkommen verschmäht, glaubte, die lächerlichste Gewissenhaftigkeit begangen zu haben. Schon war er nahe dran, wieder umzukehren, die Mauer womöglich wieder hinanzuklimmen. Doch ihre Höhe schreckte ihn ab. Die Hunde im Dorfe bellten. Weitere Flucht schien ihm unumgänglich. Er legte binnen einer Stunde fast eine Meile zurück. Ein neuer Umstand erschwerte dann sein Fortkommen. Die Nacht war bisher hell und wolkenleer gewesen. Jetzt, da der Morgen noch fern war, ging der Mond unter. Gewölke verdeckten den Schimmer der Sterne. Eine dichte Finsternis verbreitete sich. Unser Jüngling, in einer Gegend, die er niemals noch am Tage gesehen, konnte in der Nacht desto minder Weg und Steg erkennen. Bald kam er von der rechten Straße ab. Bergauf, bergabwärts mußte er mehr stolpern als gehen. Unausgeruht und einer solchen Wanderschaft ungewohnt, ermüdete er bald. Kaum sah er die Hand vorm Auge, kaum wollten seine Füße sich noch heben. Auf einem Hügel, den er wohl fühlte, doch auf welchem er sich nicht zu besehen vermochte, warf er sich endlich nieder. Hier beschloss er, den Morgen abzuwarten. Hier erneuerte er seine Reue über versäumte Gelegenheit zur Verbesserung seiner Umstände. Nacht, Finsternis und Müdigkeit wirkten. Er schlief ein. 3 Stunden mocht er so gelegen haben. Die Sonne war indes aufgegangen, ihr warmer Strahl und das Lied der Vögel weckten den Schläfer. Er schlug die Augen auf, dehnte seine Arme, sah über sich und sah, wer fast hier sein Schrecken und sein tausendfaches Gefühl, sah, daß er grad unterm Galgen lag. Ein unlängst Gehängter schwebte über ihm, die Steine, an die er einige Stunden vorher, als er sich niederließ, gestoßen zu haben glaubte, waren einige Menschenknochen. Erschrockner springt der Soldat nicht auf, der in sorgloser Ruhe zecht und plötzlich einen feindlichen Säbel über sich blinken sieht. Ängstlicher bebt ein unglückliches weibliches Geschöpfe nicht, wenn es halbnackend schon in der Folterkammer steht und seinen Peiniger sich rüsten sieht, als St. jetzt aufsprang und bebte. Nicht das schreckliche Bild der Gegenwart allein, auch der Gedanke, welcher Tat er diese Nacht nahe gewesen sei, welche Unterlassung er noch vor kurzem bedauert habe. Auch die Ahndung, wozu ein solcher Schritt ihn hätte führen können. Auch das Gefühl, wahrscheinlich hängt dieser Leichnam hier eines Diebstahls willen. Wer weiß, ob solcher viel mehr, ja wohl minder noch, als derjenige Betrug, dem ich so nahe war. Alles dies ergriff ihn. 3 oder 4 stumme Minuten stand er da. Dann warf er sich plötzlich auf seine Knie, dankte dem Himmel, daß er ihm Stärke, sich loszureißen, gegeben. Gelobte heilig vor einem Laster, wogegen er so gewarnt worden sei, sich lebenslang zu hüten, und hielt in diesem Stücke seinen Eid. Wie er sich weiter bis zu seinem Oheim fortgeholfen, das gehört nicht hierher. Dr. Junker und der Deserteur. Wahre Geschichte, nebst einer anderen zur Vergleichung. Johann Junker war ein verdienstvoller Arzt und Lehrer zu Halle. Sein Kopf hatte Gelehrsamkeit, sein Herz Gefühl. Mit Beifall bekleidete er schon eine geraume Zeit den Lehrstuhl der Zergliederungskunst. Einst wurden an ihm die Leichname von 2 Gehängten abgeliefert. Es waren Soldaten von der dortigen Besatzung. Sie hatten, wie man ihm erzählte, einen Bund mit mehreren gemacht, von der Wache aus durchzugehen, waren ertappt und nach den Kriegsgesetzen bestraft worden. Junker ließ diese Unglücklichen, wahrscheinlich mit heimlichem Mitleiden, auf den Zergliederungssaal bringen. Dort sollten sie des andern morgens zum augenscheinlichen Unterricht gebraucht werden. Dieser anatomische Saal stieß an Junkers Studierzimmer. Gegen Mitternacht, als der Professor noch ruhig an seinem Schreibtische saß und arbeitete, vernahm er nebenan ein großes Getöse. In der Besorgnis, dass vielleicht Katzen über seine Leichname gekommen sein dürften, sonst von jeder anderen abergläubischen Vermutung frei, stand er auf, um selbst nachzusehen, was es denn gäbe. Als er mit dem Lichte im Saal hineintrat, staunt er ein wenig, als er das Tuch, welches die Leichname bedecken sollte, ganz verrissen fand. Staunte noch mehr, als er dasselbe aufhob und einen dieser Körper vermißte. Die Fenster waren zu, die Türen verschlossen. Ein Diebstahl schien weder wahrscheinlich noch möglich zu sein. Junker blickte im ganzen Saal umher, und ein seiner Menschheit wohlverzeihlicher Schauder überlief ihn, als er in einem Winkel den angeblichen Leichnam ganz geduckt und hineingeschmiegt erblickte. Unter 100 Personen wären jetzt vielleicht 99 davongelaufen. Doch Junker ging näher und fand seine Mutmaßung gegründet. Dieser Unglückliche war wieder lebendig geworden. Auf Junkers erstes Wort fiel er ihm demütig zu Füßen. Mit dem Zittern der Kälte sowohl als der Todesangst bat er ihn um Stillschweigen und Erbarmen. Bat ihn, der einer allzu harten Strafe wunderbar entkommen sei, nun auch dieses Leben zu fristen. Natürlich, dass dieser Anblick, dieser Ton und diese Bitte den menschenfreundlichen Gelehrten rührten, dass er seinen Gefangenen aufhob und ihn mit Bedauern fragte, wer er denn sei und was er eigentlich gesündigt habe. Er sei, war die Antwort, ein Ausländer und der Sohn wohlbemittelter Eltern. Im Rausche einer unvorsichtigen Minute habe er sich anwerben lassen, habe sich zweimal vergeblich loszukaufen und endlich in einem noch unglücklicheren Augenblick zu flüchten versucht. Auch dann wird er wahrscheinlich mit Spießruten nur bestraft worden sein, wär er nicht, nebst noch einem Unglücksgefährten, für die Häupter eines ganzen Komplotts angesehen worden. Dass diesem Armen geholfen werden müsse, darüber war Junkers Mitleid längst bei sich selbst einig. Auch ein Ausweg fiel ihm, wiewohl etwas später, ein. Er gab dem Nackenden eines seiner eigenen Kleider und einen Mantel zum Umwerfen, befahl ihm dann, eine Laterne in die Hand zu nehmen und ihm vorzuleuchten. So kamen sie an ein Stadttor. Der Vorwand, dass man ihn zu einem tödlichen Kranken in der Vorstadt gerufen habe, öffnete Junkern, den man kannte, ohne Anstand die Pforte. Sein angeblicher Bedienter kam ganz natürlich auch mit. Kaum waren sie draußen, so wollte dieser Letztere nochmals das Knie seines Retters umfassen, bekam aber von Junkern nebst einem kleinen Zehrpfennig die Ermahnung, sich keinen Augenblick zu verspäten, und entfloh. Nach einem ziemlich langen Spaziergange, den das Bewusstsein einer guten Handlung kürzte, kam Dr. Junker wieder ans Tor. Dass jetzt sein voriger Begleiter mangle, fiel als eine Kleinigkeit niemandem auf. Etwas schwerer, doch nicht minder glücklich, wußte Junker auch am nächsten Morgen seinen Zuhörern den Abgang eines Leichnams zu verstecken. Keinem Menschen sagt er ein Wort von der ganzen Geschichte. Nach 10 oder 12 Jahren riefen Junkern einige wichtige Geschäfte nach Holland. In Amsterdam ging er unter anderen auch verschiedene Mal auf die Börse. Hier, in diesem Gewimmel von Menschen, nahte sich ihm ein Mann von mittleren Jahren, wohlgekleidet, wohlgebildet und auch, wie Junker gleich drauf von demjenigen, der ihn hingeführt hatte, erfuhr, seinem Kredit nach einer der redlichsten und reichsten Kaufleute in ganz Holland. Äußerst höflich nannte er sofort Junkern bei seinem Namen, kannte, was einem Amsterdamer Kaufmann etwas Seltenes war, die Schriften des deutschen Gelehrten und lud ihn endlich, so verbindlich als möglich war, zu einem Mittagsmahl ein. Junker wunderte sich freilich über diese Bekanntschaft und Einladung, nahm aber die letztere an, fand eine vortreffliche Tafel, eine noch junge, artige Hausfrau, einige hoffnungsvolle Knaben und vorzüglich einen überaus freundlichen Wirt. Er befand sich unter diesen Menschen vollkommen wohl. Nach Tische ward er im ganzen Hause herumgeführt. Wohlstand, Nettigkeit und Reichtum zeigten sich überall. Endlich führt ihn sein Wirt auch in sein Schreibkabinett und fragt ihn, als sie sich hier beide ganz allein befanden, ob er sich seiner denn gar nicht mehr erinnere. Junker, wie sehr natürlich, verneinte es mit einiger Verwunderung. »Nun«, rief der Kaufmann, »so werd ich doch hoffentlich nie den Mann zu kennen verlernen, dem ich Lebensrettung und also auch alles, was ich hier bin und besitze, zu verdanken habe. Entsinnen Sie sich nicht jenes Deserteurs, der einst in Ihrer Behausung vom Tode wieder erwachte, den Sie so menschenfreundlich retteten, den Sie mit Kleidung und Geld beschenkten, der bin ich.« Junker staunte nicht wenig. Dieser Glückswechsel schien ihm unglaublich groß. Doch sein Wirt fuhr fort, ihm zu erzählen, wie er sich mühselig nach Hamburg und auch von da, weil immer die Furcht der preußischen Gerichte hinter ihm hergegangen, bis nach Amsterdam durchgeholfen habe, wie ihn hier sein Rechnen und Schreiben, vielleicht auch seine günstige Gesichtsbildung, in die Dienste eines der reichsten Kaufleute gebracht, wie er sich allmählich das Wohlwollen seines Herrn, die Kenntnis des Handels, einen einträglichen Platz in seiner Schreibstube und endlich die Liebe seiner jetzigen Gattin, der einzigen Tochter vom Hause, zu erwerben gewußt, wie diese letztere von vielen Freiwerbern gesucht, alle ausgeschlagen und als der Vater ernstlich in sie gedrungen, sich erklärt habe, diesen oder gar keinen Mann, wie jener zwar ein Weilchen sich gesträubt, doch endlich eingewilligt, ihn zum Schwiegersohn angenommen und bald darauf als seinen einzigen Erben hinterlassen habe. Wo er nun ein Leben in Zufriedenheit und Überfluss führe, oft schon seinen Retter dafür danken wollen und immer von einem kleinen Überrest der Furcht, weil die Hände der Könige so weit reichten, zurückgehalten worden sei. Nun war allzu viel Wahrscheinlichkeit, ja, sichtliche Gewissheit da, als daß Junker länger hätte zweifeln sollen. Innigst freut er sich vielmehr über den guten Ausschlag jener Tat. Dankbar bot der neue Holländer alles auf, was sein Haus vermochte. Solange Junker noch in Amsterdam verzog, mußt er hier wohnen. Und als ihn Amt und Pflicht nach ein paar Tagen wieder heimruften, drang ihm sein Wirt noch einige Geschenke von beträchtlichem Wert auf. Auf, ich glaube sagen zu können, unbezweifelten Zeugnissen beruht die Wahrheit der vorstehenden Geschichte. Junker, der sie in den letzten Jahren seines Lebens mehreren von seinen Freunden erzählte, war ein Mann von unbescholtenster Redlichkeit. In seinen Worten von allem dem, was einer Erdichtung oder Prahlerei nur nahe kam, weit entfernt. Um desto sonderbarer scheint mir die Ähnlichkeit zu sein, die in Ansehung der Entwicklung zwischen ihr und einer anderen herrscht, die sich im vorigen Jahrhundert schon in Frankreich zugetragen haben soll und die ich der Vergleichung wegen hier beifügen will. Auch sie trägt den Stempel der Wahrscheinlichkeit wenigstens an sich und ist zugleich ein Beispiel mehr, wie sehr sich die Begebenheiten unter verschiedenen Himmelsstrichen, Zeiten und Vordersätzen gleichen können. Pater Raphael, Geistlicher zu C., einem kleinen Städtchen in der Normandie, ward eines Tags aufs Land gerufen, um einen Straßenräuber zum Tode zu bereiten. Er war ein Bursche von kaum 2 oder 23 Jahren, gar nicht übler Gesichtsbildung, verführt durch böse Gesellschaft. Er hatte alles rein herausgestanden. Ketten waren ihm bereits, wie gewöhnlich kurz vor der Hinrichtung geschieht, abgenommen worden, und da man im Gefängnisse keinen bequemen Platz hatte, so verschloss man den Geistlichen und den armen Sünder in einer kleinen Kapelle, die am Ende des Dorfes abgesondert von den übrigen Gebäuden stand und gewölbt nach der gewöhnlichen Art ihr ganzes Licht durch eine Öffnung in der Mitte erhielt. Der Seelenarzt schritt hier sogleich zu einer ernsten Bußermahnung, machte solche so schön und rührend als immer möglich und fand doch, daß der arme Sünder verzweifelt wenig darauf Acht gab. Da er der Gestalt, dem Alter und dem freimütigen Geständnis nach auf keinen verstockten Bösewicht gestoßen zu sein besorgte, so wunderte er sich über diese Unachtsamkeit, schrieb sie auf Rechnung eines natürlichen Leichtsinns, strafte aber auch diesen ernstlich und erinnerte ihn mit der kurzen, noch übrigen Zeit, ja, sparsam und gut umzugehen. Allerdings, erwiderte der Gefangene, allerdings, hochwürdiger Vater, möchte ich das gern tun. Auch sind Ihre Ermahnungen vortrefflich. Ob aber an meiner Stelle Euer Hochwürden selbst auch auf die schönsten Gebete viel achten würden, daran zweifle ich doch. Denn nicht gerechnet, welche verdammt hässliche Empfindung es ist, zu wissen, dass einem in wenigen Stunden bei gesundem Leibe das Genick gebrochen werden soll, so drängt sich auch noch ein Gedanke bei mir empor, der mir durchaus den ganzen Kopf einnimmt. So, und der ist, dass ich doch noch mit einem blauen Auge davonkommen könnte, wenn Euer Hochwürde nur Lust hätten, mir das Leben zu fristen. Ich? Ich? Wie meinst du das? Sehen Sie nicht hier die Öffnung an der Decke? Nun ja, aber was weiter? Hoch ist sie freilich, das gibt der Augenschein. Doch wenn man gerade unter solche jenen Altar setzte, auf den Altar diesen Stuhl, wenn auf den Stuhl Euer Hochwürden treten und dann endlich mir auf Ihre Achsel zu steigen erlaubten, so würd ich ganz gewiß bis zu ihr hinaufkommen. Und wenn du dann oben wärest? Oh, dann wär ich wahrscheinlich so gut schon als geborgen. Auf dem Dache kletterte ich bis zum Gesimse. Ein Sprung 5 oder 6 Ellen herab ist für einen Menschen von meiner Lage eine Kleinigkeit. Dass dort draußen jetzt niemand Acht gibt, hoffe ich. Die Kapelle steht einzeln, ein Wald ist nicht ferne. Dass ich dann laufen wollte, soweit mich meine Füße tragen, weiß ich. Der arme Sünder machte hier eine Pause. Der Priester, indem er sich diese abenteuerliche Leiter und den Plan des Ganzen stillschweigend überdachte, konnte sich eines unwillkürlichen Lächelns nicht enthalten, zwang sich aber sofort wieder und entgegnete: »Vortrefflich. Und dazu soll ich helfen? Sollte mit meiner eigenen großen Gefahr einen Straßenräuber wieder instand setzen, Böses zu tun? Alle Räubereien, die du künftig begingest?« »Nein, hochwürdiger Herr, ich beginge sicher keine mehr. Was Stehlen nach sich zieht, weiß ich nun. Zu nah ist mir diesmal der Galgen gekommen, als dass ich ihm künftig nicht ausbeugen sollte, so viel ich nur weiß und kann. Arbeiten will ich, will mich gewiß ehrlich, wenngleich mühsam nähren. Helfen Sie mir nur dieses einzige Mal davon.« Noch ein paar Augenblicke ließ sich der Pater bitten, noch ein paar Schwüre ernstlicher Lebensbesserung ließ er den Gefangenen tun, und dann, im Herzen schon längst erweicht, tat er, was jener begehrte, half den Altar herbeischieben, setzte selbst den Stuhl drauf und diente dann geduldig zur Leiter. Freilich kostete es dem armen Sünder Mühe genug, sich emporzuheben. Aber was setzt Todesangst nicht durch? Als er nun zur Öffnung hinausgekrochen war, als der horchende Pater erst den Sprung, dann aber kein Geschrei oder Geräusch weiter vernahm, bracht er gemächlich Altar und Sessel in die vorige Ordnung und wartete wohl 2 Stunden lang ganz ruhig ab, wie das Ding weitergehen werde. Endlich mochte es den Gerichtspersonen doch dünken, als ob der arme Sünder nun Zeit genug gehabt hatte, sein Herz zu erleichtern. Der Büttel und der Scharfrichter erschienen, den Verbrecher abzuholen. Der Erstere klopfte an die Türe. Der Geistliche erwiderte dies durch den Gegenruf, dass er sich schon längst nach Erlösung sehne. Verwunderungsvoll öffnete man die Kapelle, noch verwunderungsvoller sah man in ihr den Pater ganz allein sitzen. »Wo der Gefangene sei«, war sehr natürlich die erste Frage. »Dieser Gefangene«, erwiderte der Geistliche ganz gelassen, »war entweder ein Engel oder Teufel, ein Mensch ganz gewiß nicht. Indem ich ihm nach möglichen Kräften ins Gewissen sprach, hob er sich plötzlich empor und fuhr zu jener Öffnung oben heraus. Starr vor Entsetzen sah ich ihm nach. Keinen Finger zu rühren, kein lautes Wort hervorzubringen, vermocht ich. Erst als ihr anpochtet, erhielt ich die Kraft, mich zu regen und zu reden wieder. Man hätte gern vermutet, dass des Paters Verstand gelitten habe. Da aber doch zugleich der Verbrecher unwiederbringlich verschwunden war, so wußte man wirklich nicht, sollte man auf ein Wunder oder auf eine Betrügerei mutmaßen. Mehrere Landleute sammelten sich. Alles guckte hinter und unter den Altar, nirgends ließ sich eine Spur des Verschwundenen auffinden. Der Scharfrichter, der am meisten bei diesem Vorfall einbüßte, war gleich anfangs nach den Gerichtspersonen gelaufen. Sie stellten sich ein. Der Geistliche wiederholte vor ihnen die obige Erzählung. Er fügte noch hinzu, dass ihm zwar auf keinen Fall obliege, den Hüter eines Gefangenen zu machen, dass er aber fast überzeugt wäre, dieser angebliche Verbrecher müsse schuldlos gewesen sein. Er schwur feierlich, dass der Inquisit zu jener Dachöffnung herausgefahren wäre. Der Aberglaube der ganzen Menge riet auf Zauberei. Der Pater gab sich keine Mühe, ihn zu widerlegen. 8 Tage lang sprach man in der ganzen Provinz davon. Länger sprach man damals über nichts in Frankreich. Nach ungefähr 15 Jahren fiel dem Pater eine wichtige Reise nach Languedoc und gerade zur Winterszeit vor. Die Börse des geistlichen Herrn litt keinen großen Aufwand. Wenn ihn nicht hier und da gutmütige Menschen in ihren Wagen nahmen, so ging er zu Fuße. Vorzüglich oft traf ihn dieses Los in Guyenne. Und eines Tages, als er allein durch einen dichten Wald seinen Pfad fortsetzen wollte, hat er das Unglück, vom rechten Wege abzugeraten. Fast den ganzen Nachmittag brachte er damit zu, dass er aus dem Gehölze zu kommen suchte und immer tiefer hineinkam. Endlich sah er von weitem einen Mann, der einen Baum fällte, ging zu ihm und fragte nach dem nächsten Wege auf Cahors zu. »Da sind Sie, hochwürdiger Herr«, war die Antwort des Bauers, der ihn ein Weilchen aufmerksam betrachtet hatte, gewaltig links abgewichen. »Auch der nächste Fußsteig braucht 5 Stunden Zeit und ist ohne Wegweiser kaum zu treffen. An Ihrer Stelle würde ich für heute auf eine Herberge und morgen erst auf eine weitere Reise denken.« »Ganz gut, aber wo fänd ich wohl heute Herberge in der Nähe?« »Bei mir. Ich bin der Besitzer eines kleinen Meierhofs, kaum 1/4 Stunde von hier. Wollen Sie nur noch ein Weilchen verziehen, bis dieser Baum vollends stürzt, so nehm ich Sie mit, und Sie werden bei mir zwar kein prächtiges, doch ziemlich gutes Nachtlager finden, sollen auch morgen ein Pferd und einen Boten bis Cahors erhalten.« Das war ein trefflicher Vorschlag, den sich Pater Raphael nicht zweimal tun ließ. Denn er fühlte sich herzlich müde und hungrig. Auch behagte ihm der freundliche Ton des Landmanns, welcher mit dem Umfällen des Baums eilte, so viel er nur konnte, bald fertig war und dann sich auf den Weg machte. Sie kam an einen recht artigen Meierhof. Ein junges, hübsches Weib schien an der Hoftüre schon auf ihren Mann zu warten und ging ihm einige Schritte mit einem Knaben auf dem Arm und einem Mädchen, das hinterdrein hüpfte, entgegen. Auch den Geistlichen, der ihr als ein Gast bis morgen früh angemeldet wurde, empfing sie freundlich. Nachdem sie sich im Zimmer, das für eine Landwohnung recht sauber war, ein wenig ausgewärmt hatten, rief der Bauer sein Weib beiseite, kam nach einigen Minuten wieder und sprach mit einer gewissen frohen Hastigkeit. »Nein, Margarete, ich irre mich nicht, er ist es. Mit mir zugleich falle nieder und lass uns dankbar die Knie meines ehemaligen Schutzengels umfassen.« Sie taten es. Der Pater stutzte nicht wenig. Was diesen beiden guten Leuten einfalle, war ihm unbegreiflich. Er wollte sie aufheben, wollte fragen, was sie begehrten, als sein Wirt ausrief: »Ehrwürdiger Herr, sehen Sie mich genauer an. Vielleicht erinnert Sie doch noch irgendein Zug an jenen Unglücklichen, der ohne Ihren Beistand längst eine Speise der Raben geworden wäre, den Ihre fast übermenschliche Güte rettete und der jetzt, ach, Sie noch wiederzusehen, Ihnen noch danken zu können für ein Glück erkennt, das er schon zahllos wünschte, ohne je hoffen zu dürfen. Das Erstaunen des Paters fand eine lange Weile durchaus keine Worte. Doch ruhte er nicht, bis Mann und Frau wieder aufstanden, und forschte dann weiter. Die Erzählung seines Wirts war, wenn nicht wörtlich, doch inhaltsweise also. Ganz unbemerkt sei er damals nach gewagtem Sprunge entflohen. Noch diesen Tag hab ihn die Todesfurcht ohne Speis und Trank 7 Meilen fortgetrieben. Mit Almosensuchen hab er sich dann immer weiter und weiter durchgebracht. Oft sei es ihm trübselig genug gegangen. Doch hab er fest an dem Entschluss, nie wieder zu stehlen, gehalten. Ein paar Gelegenheiten unterwegens hätten ihn gereizt, doch nicht verführt. Stets in Sorgen, doch noch irgendwo entdeckt zu werden, sei er immer tiefer gegen Mittag zugewandert und habe einst in der Abenddämmerung an der Türe dieses Meierhofes den Besitzer selbst um eine Gabe angesprochen. Bitter hab es ihm dieser verwiesen, daß er, als ein so junger, starker Bursche, nicht lieber das Grabscheit als den Bettelstab wähle. Und da er aus Scham vorgegeben, daß er wirklich Arbeit suche, ihm bei der nahen Ernte den Platz eines Knechts im Hofe angetragen, wenn er anders Gutes tun wolle. Dieses Letzte habe er wirklich getan, sei auch nach der Ernte geblieben, und bald seines Herrn Günstling, aber bald drauf auch im Geheim, was freilich Entschuldigung brauche, der Günstling der jüngsten Tochter im Hause geworden. Dass der Vater nicht gutwillig sein Mädchen einem armen, hergelaufenen Knechte geben werde, hätten zwar beide gemutmaßt. Doch dass an solche Mutmaßungen die Liebe sich nicht stoße, sei ja bekannt genug. Als der Vater etwas zu spät ihren Umgang entdeckt, habe er zwar einige Tage heftig gezürnt, der Tochter vom Einsperren, ihm vom Wegjagen manches vorgerät, und doch endlich dem Vaterherzen und der Notwendigkeit nachgegeben. Kaum 4 Wochen nach der Hochzeit sei seine Frau durch den Tod der Elternschwester die einzige Erbin ihres Vaters und ein paar Jahr drauf die wirkliche Besitzerin dieses Meierhofs geworden. Dass er dieser Frau, die freilich sein Glück gemacht und ihn noch jetzt von Herzensgrund liebe, dies nach Möglichkeit zu vergelten suche, werde sie selbst bezeugen. Sie wisse bereits seine Geschichte, aber auch sie allein. Ein Vater kann die Glücks- und Lebensrettung seines eigenen Sohnes kaum mit größerer Freude vernehmen als Pater Raphael diese Geschichte. Er blieb 2 Tage bei diesem im Ernst glücklichen Paare. Als er am 3. Morgen fortwandern mußte, überhäuften sie ihn nochmals mit Dank und Geschenken. Geistesgegenwart. Wahre Anekdote. Graf Toben, durch seine mannigfaltigen Abenteuer und durch seine seltenen Glückswechsel, so berühmt in der Geschichte unseres Jahrhunderts, befand sich einst, da er noch nicht als General in R'schen Diensten stand, auf der Reise von Warschau nach Petersburg. Mitten auf derselben, in einer leichten Kalesche, von einem einzigen Bedienten begleitet, überfiel ihn eines Tages schon auf livländischem Grund und Boden, noch 2 oder 3 Meilen von der Stadt entfernt, wo er zu übernachten gesonnen war, ein gewaltiger Platzregen. Die Jahreszeit war kalt, der Abend schon nahe, er selbst bis auf die Haut durchnässt. Durch das Regenwetter ward die Dunkelheit verstärkt. Ein feines Wirtshaus, das gerade am Wege, wiewohl einzeln stand, kam unserem Reisenden sehr gelegen. Er kehrte hier ein, mit dem Vorsatz, des andern Tags sich desto zeitiger auf den Weg zu machen. Die Leute im Hause schienen dienstfertig und gutherzig genug zu sein. Man räumte sofort ein Obristzimmer, das sauber und nett war. Man versprach, für ein gutes Abendbrot zu sorgen. Kurz, Toben hatte allen möglichen Grund, mit seiner Einkehr zufrieden zu sein. Von Jugend auf des Herumstreifens gewohnt, pflegt er in Wirtshäusern nur wenig auf seinem eigenen Zimmer und desto mehr in der allgemeinen Gaststube sich aufzuhalten. War dagegen jedermann, er mochte einheimisch oder fremd sein, gesprächig, zuvorkommend, drolligt sogar, gab Scherz aus und nahm ihn wieder ein, erzählte, ließ sich wieder erzählen und verband mit dieser Geselligkeit einen einnehmenden Ton und eine männlich schöne Bildung. Es gab selten einen Mann, dem er nicht behagte, noch seltener eine Frau oder ein Mädchen, der er nicht wenigstens heimlich gefiel. Ließ sie ihre Gesinnung ihm merken, so verstand er gegenseitig jeden Wink und nützte denselben mit bereitwilligstem Herzen. Auch jetzt hing er seiner gewöhnlichen Laune nach, brachte wohl ein Stündchen und drüber unten im Schenkzimmer zu, unterhielt sich mit dem Wirt, der sonst Kriegsdienste getan, unterhielt sich noch mehr mit der Wirtin, einem jungen, fast bildschönen, aber jetzt hochschwangeren Weibchen, bot sich ihr zum Gevatter für ihren Erstling an, erkundigte sich scherzend nach der Aufführung ihres Mannes, nach ihrer eigenen Zufriedenheit mit dem Ehestande, prophezeite ihr einen Sohn oder wohl gar zwei auf einmal. Mit einem Worte erlaubte sich mancherlei Kurzweil, die junge Weiber von diesem Stande und um diese Zeit gern hören, wenn sie gleich tun, als ob sie für Scham nicht übers Busentuch wegblicken könnten. Während dieses Gesprächs lief in eben derselben Stube ein junges Dienstmädchen oft auf und ab. Wohl möglich, dass der Graf sie nicht einmal bemerkte. Aber um desto genauer hatte sie ihn bemerkt. Der schöne, wohlgewachsene Mann, die Munterkeit seines Gesprächs, selbst die fremde Uniform, die er trug, gefielen ihr von ganzem Herzen. Sie hätte gern tagelang ihm zugehört. Sie hätte noch lieber sich selbst mit ihm unterhalten. Sie wußte überdies wirklich eine Sache, die ihn sehr nahe anging, wovon er sich nichts träumen ließ, die er bald erfahren mußte, oder es war nachher zu spät. Seine Unwissenheit, seine Sicherheit taten ihr weh. Zwar sie selbst wagte, wenn sie hier hinein sich mischte, unendlich viel. Aber so oft sie ihn wieder ansah, dachte sie bei sich selbst, er ist doch gar zu liebenswürdig. Sie konnte sich nicht erwehren, sie mußte ihn, als sie einst wieder bei ihm vorbeilief, am Kleide zupfen. Toben spürte es, sah sie an, merkte, dass sie ihm winke, wußte freilich nicht, warum. Oder dachte sich, nach einer gewöhnlichen Eitelkeit seines Geschlechts, einen gewissen Grund, der wenigstens für jetzt noch Aufschub leiden könne. Indes, das Mädchen war jung und, wie es ihm schien, nicht übel gemacht. Ansehen und anhören konnte er sie ja doch wohl. Als sie daher wieder herausgegangen war, nahm er sich bald drauf ebenfalls den Vorwand, frische Luft zu schöpfen. Sie wartete seiner bereits an der Küchentüre, winkt ihm, im Hof zu gehen, folgte ihm ängstlich und eilend und sprach: »Um Gottes Willen, gnädigster Herr, sehen Sie sich vor, Sie sind nicht unter so ehrlichen Leuten, als Sie wohl denken. Man weiß, dass Sie Geld bei sich führen, man ist willens, Ihnen dieses sowohl als auch Ihr Leben in nächster Nacht zu rauben. Schon nach Helfershelfern wird geschickt. Seien Sie auf Ihrer Hut. Aber um Gottes Willen verraten Sie mich auch nicht. Merkt man, dass ich Sie warnte, so kostet es mir das Leben. Das weiß ich und konnt's doch nicht übers Herz bringen, einen so braven Offizier und so hübschen Herrn gleichsam in seinen Sünden erschlagen zu lassen.« Toben stutzte bei dieser Rede, wie man wohl denken kann, gewaltig. Ein Mann von gemeinen Kopfe hätte sogleich nach der Flucht sich umgesehen. Er, wiewohl er nur ein paar Sekunden Zeit zum Überdenken hatte, begriff doch leicht, dass jeder Versuch zum Entfliehen jetzt in der Nacht, in einem stockfremden Lande und unter solchen Umständen, gleich gefährlich, wo nicht gefährlicher noch, als ein ruhiges Dableiben sei. Eine fast unglaubliche Gegenwart des Geistes leitete ihn daher sofort auf ganz andere Gedanken. Er hielt das Mädchen, das sich wieder entfernen wollte, schnell beim Arme zurück. »Nur noch ein Wort, liebes Kind«, sprach er. »Lebt der Wirt einig mit seiner Frau?« »Vollkommen.« »Hat er sie wirklich lieb?« »Sehr lieb. Fast wie sein eigenes Leben.« »Gut, gut, nun geht. Rett ich mich, so soll zum Dank auch dein Glück gemacht sein. Sterb ich, so stirbt deine Warnung mit mir. Verraten werd ich dich nie, selbst meinen Bedienten lass ich nichts davon merken.« Das Mädchen flog in die Küche. Der Graf kehrte ins Gastzimmer zurück. Keine Miene verriet ihn. Seine Laune war ganz die vorige noch, oder schien es wenigstens zu sein. Selbst seine Abendmahlzeit ließ er sich unten auftragen und aß nur mit dem Bedinge, daß seine lieben Wirtsleute an den Speisen sowohl als an seinem Flaschenkeller Anteil nehmen. In Freundlichkeit verhüllt er, was nun schon leise Argwohn geworden war. Nach dem Essen befahl er dem Bedienten, seine Schatulle, die noch angeschraubt im Wagen stand, herzubringen. »Herr Wirt«, sprach er, »viel ist nicht mehr drinnen, doch ein paar hundert Rubel, die mich bis Petersburg bringen sollen, könnte sie wohl noch enthalten. Diese hätte ich gern gut verwahrt, und wo könnte das besser geschehen als in Ihren Händen? In 8 Wochen, wenn ich wieder zurückkomme, wird sie hoffentlich in Golde schwerer als jetzt in Silber sein. Dann kehr ich sicher wieder hier ein. Und wenn sich indes, wie ich hoffe, mein Patchen eingefunden hat, so bring ich auch ihm ein Patchengeschenk von wenigstens 50 Rubeln mit.« Man nahm diese Zusage mit 1000 Dank an und versprach, die Schatulle die Nacht hindurch unterm Kopfkissen zu verwahren. Gleich drauf verlangte der Graf Licht, um auf sein Zimmer und zur Ruhe zu gehen. Der Wirt wollte ihm leuchten. »Wissen Sie wohl, Frau Wirtin«, hob Toben lachend an, »dass dieses Leuchten ein Geschäft wäre, welches ich viel lieber Ihnen gönnte?« »Scherz beiseite, schönes Weibchen, ich hab den Aberglauben, dass ich allemal noch eines so gut schlafe, wenn mir eine hübsche Frau statt einer Mannsperson die Ruhestätte anweist.« Die Frau schien sich über diesen Vorschlag zu wundern und keine rechte Lust zu dieser Mühwaltung zu haben, aber immerfort scherzend drang der Graf das eine Licht ihr auf, nahm sie unterm Arm und mit steten Scherzen, daß sie doch ihrem künftigen Gevatter eine solche Kleinigkeit nicht abschlagen werde. Daß Bewegung nach Tische, zumal in jetzigen Umständen, ihr gesund sei, daß sie ja auch ihren ehelichen Ehrenwächter mit heraufnehmen könne. Und mit der gleichen Possen mehr bewog er sie endlich zum Mitgehen. Oder vielmehr, Wirt und Wirtin leuchteten ihm. Jetzt traten sie ins Zimmer. Hier hatte Toben selbst, so wie er vom Wagen abgestiegen war, einen doppelläufigen Karabiner, den er immer mit Kugeln scharf geladen, auf Reisen bei sich zu führen pflegte, an einem Nagel aufgehängt. Er hütete sich wohl auch nur einen Blick vor der Zeit drauf zu werfen. Doch indem nun die Frau ihr Licht auf einen Tisch am Fenster setzte, indem sie eben eine gute Nacht ihm wünschen wollte, griff er rasch nach jenem Gewehr, trat noch rascher zwischen Wirt und Wirtin und rief mit einer Stimme, die von Scherz und Lachen plötzlich in raustem befehlenden Ton überging: »Nein, gute junge Frau, so hurtig scheiden wir nicht voneinander. Auf diesem Stuhle, vor diesem Tisch hier, werden Sie sich niedersetzen und diese Nacht in meiner Gesellschaft durchwachen. Ihre Keuschheit, das schwöre ich Ihnen, soll diese Zeit über zwar keine Gefahr bei mir laufen, aber beim mindesten Lärmen vor meiner Zimmertüre, bei der kleinsten Widersetzlichkeit von ihrer oder einer anderen Seite, beim geringsten Angriff auf mich selbst, werden die drei Kugeln, womit jeder dieser beiden Läufte geladen ist, ihr und ihrem zukünftigen Söhnlein zugleich das Lebenslicht ausblasen. Das schwöre ich bei meiner Seelenseligkeit. Wohl eher des Himmels Einfall als einer solchen Wendung, eines solchen Vorschlags hatten Mann und Frau sich versehen. Wohl eine Minute schwiegen beide, dann taten beide, was sie konnten. Die Frau bat flehentlich, sie doch gehen zu lassen, drohte in Ohnmacht zu sinken, ums Kind auf der Stelle zu kommen, zu sterben sogar. Alles vergebens. Der Mann begriff anfangs gar nicht, was das heißen solle, nahm dann auch zu bitten und zur Beteuerung, dass der gnädige Herr hier in seinem Hause so sicher als in Abrahams Schoß sei, seine Zuflucht, und drohte zuletzt, als gar nichts verfing, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben und seine Leute zu Hilfe zu rufen. Toben blieb sich gleich. »Ich glaube allerdings«, sprach er, »dass der Herr Leute und Hilfe genug in der Nähe haben mag, aber gewiß so nahe nicht, um seine Frau vorm Tode zu sichern. Sobald sich nur ein Hund an mich wagt, nur eine Hand sich hebt, ist ihr Kopf zerschmettert. Auch hab ich außer dem zweiten Lauf meiner Büchse noch ein paar Taschenpuffer hier, die ihre Dienste trefflich tun sollen. Ich kann übermannt werden, das gestehe ich gern, doch drei oder vier Menschen werden mich hoffentlich dann begleiten. Und dieses reizende Weibchen soll den Vorrein vor allen haben. Dies ist so meine Art in manchen Wirtshäusern. Gefällt sie dem Herrn nicht, so sorgt er dafür, dass morgen feinzeitig meine Pferde gefüttert, gestriegelt und angeschirrt sind. Jetzt aber pack er sich ohne weitere Umstände. Dieses Zimmer ist für heute Nacht mein Zimmer. Gegen wahre Entschlossenheit verlieren Bösewichter gewöhnlich ihren Mut. So ging es auch hier. Die Frau setzte sich und der Mann ging. In der sonderbarsten Lage von der Welt brachten unsere beide die Nacht wachend hin. Toben am Tische der Wirtin gerade gegenüber vertrieb sich die Zeit mit Lesen und Schreiben, so gut er konnte. Immer hatte er dabei sein Gewehr im Arm zum Anschlag bereit. Beim kleinsten Geräusch im Hause machte er sich schussfertig. Aber auch ebenso schnell zitterte das arme Weib dann sichtlicher als ein Verbrecher am Hochgerichte und bat flehentlich, sich nur nicht zu übereilen, weil ihm gewiß nichts geschähe. Wirklich nahte sich auch die ganze Nacht kein Fußtritt weiter dem Zimmer des Grafen. Mit Tagesanbruch kam Tobens Bedienter, rief schon auf halber Treppe, dass er es sei, überbrachte die Schatulle, das Frühstück und eine sehr billige Rechnung. Der Wirt selbst ließ sich nicht mehr sehen. Der Graf bot der Wirtin auch jetzt die erste Tasse Kaffee dar, und nachdem sie dieselbe genossen, trank er den Überrest, ganz gemächlich. Als er hörte, dass schon alles zur Abfahrt bereit sei, dankte er ihr lächelnd für so treulich geleistete Gesellschaft, bat ihm solche nun auch noch bis zum Wagen zu gönnen und führte sie so verbindlich, als ob es die erste Hofdame sei, am Arm die Treppe hinunter. An der Haustüre blieb er stehen und fragte nach dem Dienstmädchen, das er gestern hier gesehen habe und das er deutlich genug beschrieb. Sie kam zitternd aus einem Winkel hervor. Schon war des Wirts ganzer Verdacht auf sie gefallen, schon hatte er ihr, wie sie späterhin erzählte, mit schrecklichen Flüchen ihren Lohn auszuzahlen versprochen, sobald der Fremde nur weg sein werde. Als Toben sie jetzt beim Tageslicht und genauer besah, fand er eine recht feine, schlanke Dirne in ihr. Er warf ihr eine volle Börse zu. »Nimm das«, sprach er, »und willst du hier bleiben, so kauf dir einen Mann damit. Traust du aber dem Hausfrieden nicht, so setze dich mit auf. Ich verantworte dein Durchgehen und schwöre dir, dich lebenslänglich zu versorgen.« Mit einem Sprunge war das Mädchen im Wagen. Wie sie ging und stand zum Mitfahren bereit, ließ sie gern alle ihre Habseligkeiten, deren freilich nicht viel sein mochten, dahinten. Der Graf beurlaubte sich nochmals von seiner schönen Wirtin, ersuchte sie, ja, die Gevatterschaft nicht zu vergessen, bat um einen Kuss zum Abschiede, und die Reise ging dann weiter fort. Von seinem Bedienten, der in der Gaststube geschlafen, erfuhr er nachher, dass um Mitternacht 3 baumstarke Männer leise zur Haustüre hineingekommen, mit dem Wirte in eine besondere Kammer gegangen, dann aber nach ziemlich langem Gespräche wieder fortgeschlichen wären. Das Mädchen, das schon fast 1 Jahr im Hause sich befand, erzählte, dass während dieser Zeit 2 Fremde, die allda eingekehrt, am Morgen verschwunden gewesen wären. Sie wisse nicht wohin. In nächster Stadt zeigte der Graf den ganzen Verlauf der Obrigkeit an. Es wurden sofort Soldaten hinausgeschickt. Sie fanden aber weder Wirt noch Wirtin oder wollten sie nicht finden. In eben dieser Stadt kaufte Toben seiner Retterin anständigere Kleider. Sie blieb seine Begleiterin, vielleicht noch etwas mehr bis Petersburg. Auch dort lebte sie verschiedene Jahre bei ihm. Endlich, als ihn der 7-jährige Krieg ins Feld rief, verheiratete er sie anständig und mit einer reichlichen Aussteuer. Militärische Gerichtspflege. Militärische Gerichtspflege übertrifft bekanntermaßen fast bei allen Völkern Europas die gewöhnliche bürgerliche Justiz weit an Schnelligkeit und Strenge. Oft gründet sich diese letztere auf das Gesetz der Notwendigkeit, noch öfter auf den Nutzen abschreckender Beispiele. Diesen Nutzen zu bezweifeln wäre Torheit. Aber dass eben derselbe oder vielmehr der Vorwand desselben schon in mancher Hand ein Schwert ward, das den Unschuldigen würgte und den unwillkürlich oder unbeträchtlich Fehlenden mit barbarischer Härte bestrafte, das wird wohl keiner leugnen können, der nur ein wenig, zumal in Kriegszeiten, um militärische Gerichte sich bekümmerte. Eine Sammlung von Beispielen, wo diese Strenge ausartete, dürfte freilich auf allgemeinen Dank kaum, zumal jetzt, nicht rechnen. Aber verdienstlich und nützlich würde sie dennoch sein. Hier ein kleiner Beitrag dazu. Das Schlachtopfer, dessen hier erwähnt wird, sah ich selbst in meiner Jugend zum Tode führen. Als zu Ende des Jahres 1761 die preußische Kriegsmacht ihre Winterquartiere, wie gewöhnlich in Sachsen, bezog und sich während derselben durch neue Anwerbungen so viel immer möglich zu verstärken und zu ergänzen suchte, traf sie hier das gewöhnliche Schicksal aller derjenigen Heere, die nicht aus bloßen Landskindern und Freiwilligen bestehen. Die Unannehmlichkeit, viel Ausreißer zu haben. Mancherlei Mittel, diesem Übel Grenzen zu setzen, wurden versucht. Keines fruchtete hinlänglich. Endlich kam es dahin, dass alle Schildwachten, zumal auf etwas entlegenen Posten, doppelt ausgestellt wurden. Dass immer ein alter, zuverlässiger Krieger neben einem jüngeren Ausländer zu stehen kam und dass im eigentlichsten Sinne des Worts diese beiden nicht nur ihren Posten, sondern auch sich gegenseitig bewachten. Einst saßen zu Löbau in der Oberlausitz einige preußische Soldaten im Bierhause zusammen, sprachen von dieser neuen Einrichtung und meinten größtenteils, dass es nunmehr auf jeden Fall sehr schwer, wo nicht unmöglich geworden sei, durchzugehen. »Possen«, rief einer von ihnen, »wenn ich sonst Lust hätte, Reis auszunehmen, mein Wachtkamerade sollte mich doch nicht hindern.« »Weil er vielleicht mitginge?« »Nicht doch, da wüsste ich noch andern Rat.« »Und welchen?« Ich suchte weiter nichts, als ein einziges Mal sein Gewehr in die Hand zu bekommen, und schüttete oder blies ihm dann das Pulver von der Pfanne. Nun, und das nützte. Unendlich viel. Ich liefe dann vor seinen Augen davon, sicher, dass er mir nicht nachschießen könnte. Man lachte über diesen Einfall und sprach bald drauf von etwas anderem. Aber ein junger Bursche, der mit an diesem Tische saß, erst seit 2 Monaten die Muskete trug und gerade so lange sie auch gern wieder losgeworden wäre, lachte nicht viel mit, sondern dachte bei sich selbst, das Mittel will ich mir merken. 4 oder 5 Tage nachher kam er wirklich selbst, an der auf einen etwas entlegenen Posten zu stehen, versuchte jenen Kunstgriff und entkam. Aber nicht allzu weit. Er war zwar richtig schon außer Gefahr, da er aber, einfältig genug, erst noch seine Heimat zulief, um allda Abschied von seinem Mädchen zu nehmen, so fand ihn eine nachsetzende Patrouille und brachte ihn zurück. Beim Verhöre war eine der ersten Fragen, wie er zu diesem Einfall gekommen sei. Er hätte ihn dreist für seinen eigenen ausgeben können. Aber er gestand alles nur allzu aufrichtig. Sofort ward der Erstere auch verhaftet. Jenes Gespräch ward ihm vorgehalten. Er konnte oder mochte dasselbe nicht leugnen. Das Standrecht erkannte, dem Ausreißer 2 Tage Spießruten, dem unvorsichtigen Redner, den Strang. Vergebens suchte dieser sich zu entschuldigen, bewies, dass er mit keinem Odem dran gedacht, selbst zu entweichen, dass er nur aus Unvorsicht etwas herausgeschwatzt, was er freilich sich als möglich vorgestellt, doch keineswegs selbst ihm zu tun vorgenommen habe. Alles dies ward ihm geglaubt. Aber er hat, hieß es, Ratschläge erteilt, die den König um noch mehrere seiner Soldaten bringen können. Er hat Anlass zu Komplotten gegeben. Er ist strafbarer als der Ausreißer selbst. Die Strafe erging wirklich. Ob man dieses Urteil Gerechtigkeit oder Totschlag nennen konnte, mögen andere entscheiden. Einem Menschen, der dem schimpflichen Tode des Hochgerüstes schon unaufhaltbar sich nahte, doch noch sein Leben gerettet, bloß durch Kunst und Eifer es ihm gerettet zu haben. Gewiß, dieses Gefühl muß etwas sehr Süßes, sehr Großes, ja fast etwas Göttliches in sich enthalten. Wenn Voltaire die Sirvens und die Martins rettet, wenn Erskines demosthenische Beredsamkeit das schon auf den Lippen der Geschworenen schwebende Guilty in ein Lossprechungsurteil verwandelt und selbst dem allmächtigen Pitt die Schlachtopfer entreißt, die er seiner Ministersicherheit zu bringen gedachte. Welcher Biedermann möchte in diesem Augenblicke nicht Erskine zu sein wünschen? Nicht etwa, weil das Volk sich vor seinen Wagen spannte, denn, guter Gott, vor welchem Wagen hat sich nicht schon das Volk gespannt, sondern weil sein eigenes Herz ihm dann die schönste Bürgerkrone bieten mußte. Indes, da es dennoch Fälle geben kann, wo selbst der schönste, edelste aller Wünsche, der Wunsch, ein Menschenleben zu retten, Beschränkung leidet, dass zumal derjenige Sachwalter, der gern jeden Verbrecher womöglich vom Tode befreien möchte, in Lagen kommen kann, wo ihn sein Gewissen für jene Mühe nicht mit Freude belohnt, sondern mit Reue bestraft. Auch dies ist unbezweifelt. Unter mehreren Beispielen, die mir desfalls bekannt wurden, wähle ich nur eines aus. Teils, weil ich den größten Teil dieser Geschichte aus dem Munde der Hauptperson selbst erfuhr, teils, weil sie nicht ganz die allgemeine Eigenschaft besitzt, dass ihr Anfang und Mittel warnt, ihre Schlusswendung zur Nachfolge aufmuntert. In Chur, Sternchen, Sternchen, und anderen deutschen Staaten ist es bekannte Sitte, dass jungen Advokaten die Verteidigung eingezogener Verbrecher von Gerichtswegen zugeteilt wird. Es ist sehr begreiflich, dass bei solchen Verteidigungsschriften die Verfasser keinen großen Barengewinn, aber wohl Gelegenheit, sich auszuzeichnen und für die Zukunft zu empfehlen finden. Und es ist noch augenscheinlicher, dass diejenigen, welche ein wahres Ehrgefühl und den Wunsch, sich weiterzubringen, besitzen, keine Mühe sparen, um ihre Sache recht gut zu machen. Dr. P., später nachher einer der angesehensten Rechtsgelehrten in zwei Sternchen und von erster Jugend an mit einem beträchtlichen Anteil von Ehrgeiz begabt, schritt vor ungefähr 36 Jahren nun eben von akademischer Laufbahn ins eigentliche bürgerliche Leben. Als er jener Gewohnheit nach die Verteidigung eines Menschen empfing, dessen Hals allem Ansehen nach schon so gut als halb geliefert war. Er saß Straßenraubes halber. Mehrere seiner Spießgesellen hatten ihn angegeben und zum Teil ihre Aussage bereits durch den Tod bekräftigt. Verschiedene gestohlene Sachen waren bei ihm gefunden worden. Das Zeugnis seiner Nachbarn beschuldigte ihn eines zügellosen, wüsten Lebens. Er selbst wußte sich durch nichts zu verteidigen, als durch bloßes Leugnen. Da er hierauf unerschütterlich verharrte, so kam das Urteil, Inquisit sei peinlichermaßen zu befragen. Aber freilich an dieser Art von Frage war Inquisiten verzweifelt wenig gelegen. Er war im Grunde ebenso weichlich als nichtswürdig, ebenso furchtsam, wenn Schmerzen und Gefahr ihm näher rückten, als trotzig, wenn er sie noch weit entfernt vermutete. In einem Gespräch unter vier Augen erklärt er Dr. P. N. geradezu, »Ihr seid zwar an jenen Diebstählen so schuldlos wie ein ungeborenes Kind, aber ehe er sich viel an seinem Daumen quetschen, an seinen Füßen sägen, an seinen Armen renken lasse, eher gestehe er alles, was man begehre. Sein unschuldiges Blut werde dann Zeit genug Stadt und Gerichte hart drücken.« Wie viel es mit dieser Unschuld und diesem Druck zu bedeuten habe, begriff Dr. P. vollkommen wohl. Dennoch mißfiel ihm jener gutmütige Vorsatz herzlich. Seine ganze Schutzschrift war dann vergebene Arbeit. Die Hoffnung, sich beim Publikum und seinen Zunftgenossen in Achtung zu setzen, fiel dann wenigstens für diesmal hinweg. Dem Verbrecher selbst konnte daher kaum viel mehr an Abwendung der gedrohten Folter liegen als seinem Verteidiger. Er forschte sorgfältig, ob der Gefangene keinen Leibschaden habe. Nicht den geringsten. Oder sonst den Hang zu einer schweren Krankheit. Auch das nicht, im Himmel sei Dank. Nur aus diesem verzweifelten Käficht heraus, und ich befinde mich wahrscheinlich wie ein Fisch im Wasser. Dr. P. hätte heimlich bersten mögen über diese Gesundheit. Immer noch nicht abgeschreckt, fuhr er so lange mit Fragen fort, bis er vernahm, Inquisit habe schon mehrmals Anfälle von Hämorrhoiden gehabt. Auch damit entschloss sich Dr. P. sein Heil zu versuchen. Drei oder vier Ärzte wurden befragt, ob Anlage zur goldenen Ader durch die Folter nicht zur tödlichen Krankheit werden könne. Alle meinten, oh nein. Zuletzt versicherte doch ein Fünfter, möglich sei es allerdings. Schon diese Möglichkeit genügte. Der Arzt ward dringend um ein ausführliches Gutachten ersucht. Zum Glück war er gerade ein Mann von Kopf, dem es für seine Meinungen selten an Gründen fehlte. Was er als bedenklich angab, wußte der Rechtsgelehrte zum höchst gefährlich aufzustutzen. Die Vorstellung gegen alle peinliche Befragung ward eingereicht und fand, der Himmel weiß durch welchen Zufall, günstige Richter. Dem Inquisiten ward statt der Folter der Reinigungseid zuerkannt. Dass er diesen schwur, versteht sich von selbst. Die Todesstrafe blieb nun aus, doch ward ihm einiger kleinen unleugbaren Diebstähle und Diebshehlereien wegen dreijährige Zuchthausstrafe zuerkannt. Er überstand sie und ging dann von dieser hohen Schule der Verbrecher wahrscheinlich mit mancher neuen Kenntnis ausgerüstet, wieder aus, um seine Praxis weiter fortzusetzen. Er verschwand. 13 oder 14 Jahre hörte kein Mensch eine Silbe von ihm. Dr. P. hatte also diesmal seine Absicht vollkommen erreicht, hatte bei seinen Mitbrüdern Lob und Neid eingeerntet, ging bald zu Rechtshändeln besserer Art, das heißt, die mir einbrachten, über, heiratete, ward Vater, galt für einen der erfahrensten Praktiker im Lande und vergaß jenes Vorfalls fast ganz. Nur wenn zuweilen ein jüngerer Anfänger seinen Rat in misslichen Kriminalfällen begehrte, erzählt er lachend das Kunststückchen, um darzutun, dass auch gegen verzweifelt scheinende Übel sich manchmal ein Mittel ausfindig machen lasse. Einst, als er im Verdauungsstündchen sich mit der Halbarbeit des Zeitungslesens den Schlaf, ich weiß nicht, ob vertreiben oder befördern wollte, fiel ihm ein Artikel, aus der Schweiz geschrieben, ins Auge, der also lautete: Zu B. ist den 10. September Friedrich Schulze, ein Bösewicht und vielfacher Mörder, der hoffentlich seinesgleichen wenig hat, verdientermaßen von unten herauf gerädert worden und ist gestorben, wie er lebte. Wohl dreimal überlas Dr. P. betroffen diese Zeilen. Aller Mittagsschlaf verging ihm. Friedrich Schulze hieß der Verbrecher, den er ehemals von der Folter losgeschwatzt hatte. Dass es der Nichtswürdigen, die diesen Namen führten, mehrere geben könne, das unterlag freilich keinem Zweifel. Doch befremdete ihn dieses Übereintreffen. Doch verfolgt ihn nun der Gedanke, wie, wenn es eben derselbe wäre, auf jeden Schritt und Tritt. Da er Bekannte zu B. hatte, so schrieb er schon des andern Tags hin, er bat sich nähere Nachricht von der Gestalt, von dem eigentlichen Verbrechen und womöglich auch von dem früheren Schicksal jenes Hingerichteten. Verschwieg zwar, wie sehr begreiflich, die wahre Ursache seiner Fragen, gestand aber doch, dass ihm viel an bestimmter Nachricht liege. Seine Miene war in der Zwischenzeit viel düsterer als sonst, seine Laune nie rosenfarb. Seine Gattin, die ihn liebte und auch viel über ihn vermochte, merkte diese heimliche Unruhe bald, forschte nach der Ursache und erfuhr nichts. Nach 3 Wochen ließ er sich fast alltäglich auf der Post erkundigen, ob nicht Briefe für ihn da wären. Als er endlich einst gerade bei der Mittagstafel ein dickes Paket empfing, besah er sich mit unruhigem Blick wohl 6-mal das Siegel, wollt es brechen und brach es nicht. Nach Tische verschloss er sich in seinem Kabinett, kam erst in der Abenddämmerung wieder zum Vorschein und sah aus, als wär er indes 20 Jahre älter geworden. So ernst, so bleich und in sich selbst gekehrt. Es war nur zu gewiss. Jener Hingerichtete und der durch Dr. P.'s List ehemals Gerettete machte nur eine Person aus. Ihre körperliche Gestalt, ihr Alter, ihr Geburtsort, ein Fehler in der Sprache, alles traf überein. Auch den letzten noch möglichen Zweifel zernichtete ein beigelegter aktenmäßiger Auszug. In ihm stand ausdrücklich: Inquisit sei in 2 Sternchen schon einmal dem Galgen nahe gewesen. Ein geschickter junger Advokat hab ihn von Folter und Tode gerettet. Ein zwiefacher Mord und 6-maliger Diebstahl habe damals schon auf seinem Herzen gelegen. Seitdem habe er noch 15 Menschen, meistenteils auf offener Straße, getötet. 5 junge Mädchen hätten erst seinen Lüsten frönen müssen, bevor sie erwürgt worden. Seine Räubereien ließen sich kaum zählen. Ein Schauder überlief den Doktor, indem er dieses las. Je mehr er darüber nachdachte, je unruhiger ward er. Er selbst dünkte sich der Mörder jener Ermordeten, der Täter jener Schandtaten zu sein. Ohne ihn hätte vor 13 Jahren schon die Folter den Unmenschen zum Geständnis, das Geständnis zum Tode gebracht. dass er gar wohl geahndet habe, dieser Verhaftete sei strafbar, dass er dessen verdiente Strafe bloß aus Eitelkeit hintertrieben, dass er noch oft mit diesem glücklichen Betruge sich gebrüstet habe, all dies fiel ihm jetzt zentnerschwer aufs Herz. Und sein Gewissen, so nachgiebig sonst das Gewissen eines Rechtsgelehrten zu sein pflegt, erwachte nun mit furchtbarer Stärke. Ihm schmeckte nun an der Tafel weder Speise noch Trank, ihn floh am Tage jedes noch so kleine Vergnügen, ihn floh des Nachts der Schlaf. In jedem Traume glaubt er das Winseln der Ermordeten zu hören, in jedem dunklen Winkel ihre Gestalten zu sehen, sein eigener Körper ward fast ein Schatten. Sein Antlitz verfiel. Alle Fragen seiner Bekannten, ob irgendein Unfall ihn betroffen habe, beantwortete er mit Stillschweigen. Auch den abermaligen Bitten seiner Gattin, allen Künsten ihrer Weiblichkeit, ihren Schmeicheln, Liebkosen, Tränen sogar, widerstand er. Der Arzt, den sie rufen ließ, fällte beim Weggehen das Urteil, hier sei eine schwarzgallichte Schwermut im Anzuge, wo nicht schon da. Er würde allem Anschein nach Wahrheit verkündigt haben, hätte sich nicht noch ein Dritter zur rechten Zeit ins Spiel gemischt. Dr. P. hatte einen Schwager, der Landgeistlicher und überdies nur Landgeistlicher bei einer kleinen dürftigen Gemeinde im V. Dischen war, der aber manche Eigenschaft besaß, die allen Hochehrwürden und Hochwürden zu wünschen wäre. Zwar, ob er die Bücher Moses im Grundtext oder nur in Luthers Übersetzung las, ob er alles das für Kernwahrheit hielt, was in den symbolischen Büchern steht und jährlich durch viele tausend Meineide befestigt wird, ob er auch pünktlich zweimal im Jahr über Christus Einzug in Jerusalem und 15-mal über seine Wunder predigte, das wäre noch eine streitige Frage. Doch dass er echte Gottesfurcht mit ebenso echter Menschenliebe, tiefe Herzenskenntnis mit leichtem, fasslichen Vortrag vereint, dass er im ganzen Kirchspiel der Tröster aller Unglücklichen, der Ratgeber aller Bedrängten sei, dass er sein Amt nie zum Fluch und desto öfterer zum Segen anwende, darüber gab es in seiner Gemeinde nur eine Stimme. Schon zweimal hat er seine kärgliche Stelle mit einer einträglicheren vertauschen können. Die laute Wehklage seiner Kirchkinder hat ihn beide Mal zur Aufopferung seines eigenen Nutzens bewogen. Selbst nur auf Tage trennte er sich ungern von seiner großen Familie, wie er sich auszudrücken pflegte. Jahre vergingen und er kam nicht ins nächste Städtchen. Doch da er seinen Schwager liebte, da er kurz hintereinander drei jammernde Briefe von seiner Schwester erhielt, so macht er sich jetzt auf den Weg, um da den Seelenarzt zu versuchen, wo der körperliche Arzt bereits sein Unvermögen eingestanden hatte. Seit einigen Monaten zum ersten Mal zeigten sich in P.s Gesichte Spuren der Heiterkeit, als dieser seltene Besuch zu ihm eintrat. Gerade nach ihm hatte sich sein Geist schon eine geraume Zeit im Stillen gesehnt. Von jeher ein Feind gleisnerischer Tartüff, hegte er doch immer für den wahren Priester diejenige Hochachtung, die ihm auch wirklich gebührt. Sein jetziger Zustand hatte solche eher vermehrt als vermindert. Seinen Kummer, so sorgfältig er ihn bisher verschwiegen, länger allein zu tragen, fand er unmöglich. Aber auch nur einem Mann dieser Art glaubt er sich entdecken zu müssen. Ältere Freundschaft des Blutes und des Geistes kam hinzu. Kaum sah sich daher Pastor Meier mit ihm allein, hatte sich kaum mit einer gewissen Teilnahme ohne Zudringlichkeit, mit Wärme oder Ungestüm nach der Ursache seiner Schwermut erkundigt, so begehrte der Doktor zuerst den Handschlag der Verschwiegenheit und schüttete dann sein ganzes Herz aus. Der Geistliche stutzte anfangs allerdings ein wenig. Er hatte sich auf ein paar mögliche Fälle schon vorbereitet, doch der Wirkliche überstieg seine Erwartung. Er überdachte einige Minuten lang schweigend die Lage des Ganzen. Er gestand dann, dass er an P.s Stelle auch Gewissensschmerzen fühlen würde. Er fand daher auch die Reue desselben nicht nur billig, sondern sogar notwendig. Aber er bemerkte doch, indem er den einmal aufgenommenen Faden weiter fortspann, dass selbst in dieser Reue Übermaß stattfinden könne und vielleicht jetzt schon finde. Er machte die große Wahrheit mit warmer Beredsamkeit geltend, dass Gott gewiß nicht richte, wie ein strenger, menschlicher, am Buchstaben gebundener Richter, dass er auf Absicht und Willen nur nie auf den Erfolg der Tat selbst sehe. Freilich, fuhr er fort, sei auch P.s Absicht nicht tadellos zu nennen, doch ertrage sie wenigstens einige Entschuldigung. Sei mehr Schwäche als Laster, Ehrgeiz und Eitelkeit, nicht Mordlust oder Raubsucht hätten bei jener Verteidigung ihn geleitet. Billig zieh er sich hieraus eine Warnung für die Zukunft, aber stete Trauer über Vergangenheit sei unnütz, sei gewissermaßen eine Versündigung an sich selbst und an der Idee eines allgerechten, allgütigen, höchsten Wesens. Dies nur ein magerer Auszug von Meyers Gespräche. Denn dass er in Gesprächsform, nicht in zusammenhängender Rede seine Gründe entwickelte, versteht sich wohl auch unerinnert. Was P. hierauf erwiderte, wie er noch ein Weilchen fortfuhr, sich selbst anzuklagen, wie er dann doch allmählich den linden Trost in seines Freundes Worten verstand, ergriff, benützte, wie es in seiner düstern Seele nach und nach wieder zu tagen anfing, dies auszuführen wäre nutzlose Mühe. Kurz, 3 Tage brachte der rechtschaffene Pfarrer bei seinem Schwager nicht vergebens hin. Als ihn sein Amt wieder heimrief, versprach er mit Hand und Mund in Monatsfrist einen zweiten Besuch und hoffte, ihn dann schon ganz genesen zu finden. Nur halb ging diese Hoffnung in Erfüllung. P.s Schwermut entfloh, doch eine völlige Untätigkeit blieb zurück. Vor aller Arbeit seines Standes bezeugt er Abscheu. Keinen seiner alten Prozesse erledigte er. Jede neue Partei wies er von sich ab. Dass bei solchen Maßregeln seine Haushaltung bald in Unordnung kommen, er selbst mit Weib und Kindern darben werde, ließ sich voraussehen. Auch schloss der Geistliche nicht ohne Grund, jener Missmut sei noch nicht geheilt, sei nur für ein Weilchen unterdrückt. Vorzubeugen, dass er nicht wieder aus seinem Hinterhalte hervorbreche, war notwendig, aber nicht ganz leicht. Ein Linderungsmittel ausfindig zu machen, ist nie so schwer als eine Heilung von Grund aus. Pastor Meyer wußte gleichwohl auch hier sich zu raten. 2-mal hat er schon seinen Freund fruchtlos zu neuer Tätigkeit aufgemuntert. Dr. P. gestand frei heraus, dass ihm sein ganzes Gewerbe anekle. Er schilderte solches als eine Zusammenhäufung von Ränken, Betrügereien, Verdrehungen des Rechts oder Unrechts. Und der Pfarrer widersprach ihm nicht. Er bestätigte vielmehr manches, was er hörte, und wies jedem feilen Rabulisten den Platz in der Verdammnis ganz zu oberst zwischen Kuppler und Tyrannen an. Aber, fuhr er mit gutmütigem Lächeln fort, eben weil es auf diesem Pfade der Bosheiten und der Ränke so zahllos viele gibt, müssen sie umkehren und als Beschützer derjenigen Gerechtigkeit auftreten, die so mannigfachen Angriffen sich ausgesetzt sieht. Bloße untätige Reue, mein Lieber, versöhnt nichts im Himmel und auf Erden. Auch das schmerzliche Bedauern ehemaliger Fehltritte ist noch keine Tugend. Der Feind, der mich kränkte und der nun ablässt, der wohl auch um Vergebung mich bittet, ist höchstens nicht mehr mein Feind. Aber er muß sich fortan auch für mich verwenden, wenn er Beleidigung aussöhnen und mein Freund werden will. Sie glauben, der Menschheit geschadet zu haben und freigestanden, sie haben es auch getan. Nützen sie ihr nun durch eben diese Kräfte, eben diese Geistesanstrengung wieder. Übernehmen sie fortan nur vorzüglich solche Geschäfte, wo Unwissenheit in Gefahr steht, überlistet, Unschuld unterdrückt, Recht und Gerechtigkeit verdreht zu werden. Zeigen sie sich dann als ein Gegner der Schikane, als ein Enthüller fremder Ränke, als ein Bekämpfer mächtiger Bosheit. Ha, bei Gott, eine schöne Bestimmung, eine treffliche Aussicht, die Sie mir hier eröffnen. Aber meine Kräfte, ehrwürdiger Freund, sind freilich nur die Kräfte eines Einzelnen, doch eines nicht ungeübten, nicht unvermöglichen Manns. Sollen Sie alles tun, oder ist nicht auch etwas bewirken schon genug? Und glauben Sie mir, Freund, man kann viel, wenn man dasjenige, was man will, ernstlich will. Wie oft hat nicht schon ein rechtschaffener Mann 10 Bösewichter in Flucht und Furcht gebracht, eben weil er allein ganzen Rotten trotzte, war sein Mut rühmlicher, sein Sieg verdienstlicher. Dass dem Sachwalter der Armut, der Unschuld und Tugend mancher harte Kampf bevorsteht, sehe ich zwar voraus, aber auch nur in diesem Kampfe können sie diejenige Ruhe des Gewissens wieder erbeuten, die einen Fehltritt verlor und die sie in Untätigkeit vergebens suchen würden. Bei Gott, ehrwürdiger Freund, ich fühl es. Sie haben recht, und ich will Ihren Rat befolgen, will arbeiten, was meine Kräfte vermögen, aber nicht für Lohn allein, sondern für die Stimme in meinem Busen, will mich bemühen, das Elend meiner Mitmenschen zu mildern, will, oh, dass ich jetzt gleich Gelegenheit hätte, Ihnen die Wärme und die Reinigkeit meines Eifers zu beweisen. Wenigstens kann diese Gelegenheit Ihnen nicht lange fehlen. Man brauche ja nur um sich herum zu blicken, und man findet die Hilfsbedürftigen so bald und so viel. Auch wüsst ich wirklich in diesem Augenblick schon einen Handel, der Ihres Beistandes würdig wäre. Und welchen? Welchen? Kennen Sie den Grafen von W.? Allerdings, als eine Geißel des Landes, als einen Bedrücker des Volks, der das Zutrauen eines guten Fürsten, weil er seine Kassen zu füllen versteht, oft zu wahren Gewalttätigkeiten missbraucht und dadurch die Klage der Armen, der Witwen und Waisen über seinem Haupte sammelt. Jawohl, der Witwen und der Waisen. Erst vorgestern noch erfuhr ich dies bei Frau von St. Ihr Gemahl stand bekanntlich einem der wichtigsten Gefälle im Lande vor. Getreulich verwaltete er dasselbe. Aber die Dreistigkeit, mit welcher er sich einigen Neuerungen des Ministers widersetzte, missfiel. Schon sprach man von seiner Absetzung. Da starb er. Doch auch nach seinem Tode noch soll die hinterlassene Gemahlin die angebliche Schuld des Gatten tragen. Man bestreitet die Richtigkeit seiner Rechnungen, fordert den Ersatz von Posten, die teils nie eingingen, teils längst verrechnet worden sind. Die Ehre des Verstorbenen, das halbe Vermögen der Witwe steht auf dem Spiel. Die gute Frau sucht einen Rechtsfreund, der sie vertrete. Schon 3, an welche sie sich wandte, haben mit Achselzucken sich entschuldigt. Ihre Sache, sagen sie, sei gerecht, aber die furchtbare Gewalt des Ministers. Soll mich nicht bestimmen, der 4. Feigherzige zu sein, sobald die Witwe meines Beistandes begehret. Und warum erst warten, bis sie dessen begehrt? Bieten Sie selbst ihr solchen an. Verdienstlicher wird dann ihre Hilfe, getrösteter im Voraus schon die Seele des armen Weibes sein. dass Dr. P. auch dies versprach, noch diesen Abend schrieb, den Prozess übernahm, trotz mancher Beschwerde, trotz mancher Abmahnung von oben herab, ihn doch durchsetzte. Alles dies könnte nach solcher Veranlassung, solcher Aufmunterung für eine gute Tat und nichts weiter gelten. Doch dass er von diesem Tage an wirklich ward, was er zu werden versprochen hatte, ein Beistand der Bedrängten, ein Feind aller widerrechtlichen Bedrücker, dass er binnen Jahresfrist noch 10 bis 12 Rechtshändel übernahm, dem Erstern an Mißlichkeit und an Gerechtigkeit gleich, dass er sie alle gewann und nirgends Gewinnsucht sich leiten, Menschenfurcht sich schrecken, Bestechung auf sich wirken ließ. Das verdiente doch wohl mehr als ein bloßes, kaltes Lob. Bald kam sein Name ins schwarze Buch der Aristokraten, ins Edle der Menschheit überhaupt. Reich ward er freilich nicht, konnte, wollte es nicht werden. Auch zu hohen Ehrenstellen stieg er nimmer. Als er einst zur Ratsstelle in einem Landeskollegium vorgeschlagen ward, als das Kollegium selbst sich für ihn verwandte und schon das allgemeine Gerücht ihm Glück wünschte, taten verschiedene Gewalthaber so triftige Gegenvorstellungen, dass er durchfiel. Weit entfernt sich über diese Nachricht zu kränken, rief er lächelnd, »Ein Opfer, das ich gern bringe. Nun kann ich fast hoffen, etwas wert zu sein.« Dies war das einzige Mal, daß er ein Selbstlob sich nachsah. Trotz seiner mächtigen Feinde, trotz ihren mannigfachen Ränken, braucht er doch nicht zu darben oder für sein Schicksal besorgt zu sein. Auch die gerettete Unschuld vermocht es zuweilen, dankbar zu sein, und war es alsdann mit Freuden. Zum gänzlichen Umsturz seines Glücks gebrach es seinen Feinden, nicht an guten Willen, sondern an Kraft. Sein fleckenloses Leben gab ihnen keine Blöße. Als er vor ungefähr 2 Jahren starb, begleitete ihn so manches Bedauern, so manche Träne der unterstützten Notleidenden in die Gruft. Auch starb er mit dem süßen Gefühl, in den letzten Jahren mehr seinen Mitmenschen genützt, als in früheren Zeiten ihnen geschadet zu haben. Der so schwer zu befriedigende Zeuge in seiner Brust war ausgesöhnt.